Ja, herzlich willkommen zur Klingding-Sendung mit einem ungewöhnlichen Track. Drei Tracks habe ich heute begonnen. Und es geht heute alles um einen Studiogast, der neben mir sitzt, Heike Wommelsdorf, seines Zeichens Klanginstallationskünstler. Herzlich willkommen in der Radiosendung. Ja, hallihallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Bevor ich mich entschlossen habe, die Sendung mit dir zu machen oder auf die Idee kam, bin ich immer davon ausgegangen, dass die Klangkunst in Hamburg eigentlich ein bisschen unterrepräsentiert ist. Und als ich dann gesehen habe, was du alles schon gemacht hast, musste ich mein Urteil ein bisschen revidieren. Und da werden wir jetzt drüber reden, heute in der Sendung, über alle möglichen und schon getanen Arbeiten von dir, die du in den letzten 17 Jahren gemacht hast ungefähr. Ja, so 2006, 2007 habe ich angefangen, ja. Ja, und da sind ja auch viele dabei, die auch in Hamburg stattgefunden haben, genau. Installiert wurden. Und kannst du was zu den Stücken, die wir gerade gehört haben, diesen 100 Lochstreifen, das ist von deinen 100 Lochstreifen, waren das drei, das ist, glaube ich, eine ältere Arbeit. Genau, das ist eine Arbeit, die habe ich 2012 veröffentlicht in Form eines Katalogs und einer Audio-CD. Und das ist ein Stück weit wie so ein Poesiealbum. Also ich habe Freundinnen einen Lochstreifen gegeben und einen Locher und die haben mir dann ein Stück komponiert. Ganz egal, ob die jetzt musikalisch begabt oder nicht sind. Und das habe ich 5 Jahre lang gemacht, bis ich 100 Lochstreifen zusammen hatte von 100 FreundInnen und habe dann das Ergebnis gerahmt, in der Ausstellung gezeigt und aber auch in Form eines Kataloges mit Audio-CD dann präsentiert. Genau, und jetzt haben wir drei Freunde von mir gehört und deren Kompositionen. Die sind immer genannt mit Vornamen, aber ohne ausgeschriebenen Nachnamen, um das vielleicht irgendwie zu anonymisieren oder ist ja auch nicht unbedingt wichtig. Du weißt, wer es war. Ich weiß, wer es ist. Es ist mein Poesiealbum. Ein Poesiealbum, genau. Ja. Und nach Durchsicht deiner vielen Installationen jetzt mal, würde ich sagen, es ist eine relativ singuläre Arbeit oder bist du der anderer Meinung? Also von der Herangehensweise. Ja, wobei kann ich gar nicht so genau sagen. Also ist schon so ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige, Spieluhren, jetzt auch diese Lochstreifenkomposition. Aber klar, ich habe die Arbeit irgendwie abgegeben und andere haben für mich diese Arbeit übernommen und mir etwas komponiert und letztendlich präsentiere ich es nur. Ist schon so ein... Ja, so ein Abgeben dieser Arbeit und überraschen lassen vielleicht auch. Und wie würde das dann präsentiert innerhalb von einem Raum oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, ich habe die jetzt zweimal ausgestellt, gerahmt, jeweils immer 5 Lochstreifen in einem Rahmen. Dann waren es 20 Rahmen, die in einem Raum präsentiert wurden und dann gab es in der Ecke noch diesen Katalog und einen CD-Player, über den man sich diese Komposition anhören konnte. Und die Herangehensweise für die Ausführenden, also die diese Lochstreifen gelocht haben, wie funktioniert das? Da gibt es einen Knipser oder wie? Ja, so eine Art Locher, genau. Also, okay. Man locht so Noten rein in so einen Lochstreifen und einige haben sich die Augen geschlossen, einfach drauf losgeknipst, andere haben Vorzeichnungen gemacht, es haben auch welche versucht, was zu schreiben, Hallo Heiko oder etwas ähnliches oder eine Sonne oder ein Smiley versucht zu knipsen und das kann man sich in einem Katalog halt angucken und parallel dazu dann auch direkt hören und abfahren und genau sich diese Muster anhören. Okay, also du bist Klanginstallationskünstler und seit wie lange bist du jetzt in Hamburg? Seit 2013, bin aber auch immer mal wieder für Aufenthaltsstipendien weg gewesen für ein paar Monate. Aber ja, seit 2013 ungefähr. Und meine eingangs gestellte Anmerkung, dass Hamburg so ein bisschen die Klangkunst ein bisschen unterrepräsentiert ist, würdest du das noch so sagen oder wie erlebst du das selber? Ja, ich finde auch. Also ich sehe selten Klanginstallationen, Die mir gefallen oder Klanginstallationen sind, wonach ich suche, denn Klangkunst ist ja ein Begriff, den, wenn man den googelt, dann kommt man vom Meeresbiologen zur Klangmassage bis hin zu DJs, die irgendwie Techno-Musik auflegen. Ein Begriff, der überall benutzt wird. Und ich suche halt gezielt nach installativer Klanginstallationen, die auf den Raum eingehen, die ortsspezifisch sind und nicht wieder aufführbar an anderen Orten sind. Und das ist schon so eine Nische, die ich auch sehr selten sehe. Ja. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es in der Kunsthochschule auch keine extra Abteilung gibt für Klangkunst. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht... spiegelt sich das zurück oder das hat was damit zu tun, vielleicht auch nicht. Gut, es gab früher Andreas Oeldorp, der ein bisschen aktiv war, auch in der Hamburger Öffentlichkeit, und aber auch viel woanders natürlich. Und gut, und du hast aber jetzt in der letzten Zeit einiges unternommen, dass sich das ändert mit dem sporadischen Vorkommen von Klangkunst in Hamburg. Ja, stimmt. Also es ist schon, ich benutze jetzt diesen Begriff Klangkunst, und Klangkunst findet natürlich auch viel an der Kunsthochschule statt, aber das ist dann halt, geht in eine andere Richtung. Und die Rundgänge, die ich besucht habe, da steht, ist dann unter dem Begriff Klangkunst halt ein Happening zu finden oder etwas Performatives, oder es wird Musik gespielt oder eine Installation, in der Musik eine Rolle spielt, aber es ist halt nicht die Art von Klangkunst, die ich suche, die ich so betitel mit dem Wort Klangkunst. Man kann natürlich auch Soundart oder etwas anderes sagen. Aber es ist halt diese installative Klangkunst, die ich suche und gezielt auf Rundgängen nach solchen Positionen suche und die versuche miteinander zu vernetzen. Also ich habe so eine Ausstellungsreihe hier in Hamburg, die nennt sich Mit Klang, und mit dieser Ausstellungsreihe klapper ich sämtliche Offspace-Räume Hamburgs ab und lade halt zu diesen Ausstellungen AbsolventInnen verschiedener Kunsthochschulen Deutschlands ein, die halt mit Klang arbeiten, so dass es mich interessiert. Ja. Okay, also du bist Kurator und Organisator in einem. Genau, ja, Organisator würde ich eher sagen. Ja. Ja. Naja gut, du suchst die ja schon zusammen. Ja. Also, okay, und wir hatten jetzt mit den Lochstreifen eine ganz frühe Arbeit. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen durch das Spektrum deiner Arbeiten durch und gucken, was du jetzt als relativ aktuelles gemacht hast. Mhm. Oder gibt es gerade eine Ausstellung von dir oder eine Installation, die in Hamburg, glaube ich, nicht zu sehen ist, aber vielleicht woanders? Genau, in zwei Wochen oder nächste Woche, Ende nächster Woche eröffnet eine Ausstellung in Pinneberg. Da hatte ich dieses Pavillon-Stipendium, ein eintägiges Stipendium, eine lustige Sache. Und da gibt es dann am Wochenende eine Ausstellung in so einem kleinen Pavillon in Pinneberg. Und ich habe zum Thema Eintagsfliegen Arbeiten entwickelt, also mit Fliegengeräuschen. Unterschiedlich präsentiert in Form von Installationen, aber auch von kleineren Arbeiten. Und was ich hier als Audiotrack mitgebracht habe, das ist allerdings ein Stück, welches ich gut finde, von Readymade. Und zwar habe ich dieses Stück gepitcht, 20.000 Hertz höher, damit es Fliegen hören können. Und so eine Art Lieblingstrack von mir, und den wollte ich für die Fliegen hörbar machen. Den können wir uns gerne mal anhören. Okay, also wir hören ihn jetzt schon. Wir hören ihn jetzt nicht gepitcht, 20.000 Hertz höher, sondern in normal, ja. Okay, gut. Okay, und ich habe Bilder von dieser Installation oder... Aber es kann ja nicht sein, die findet ja noch statt. Oder warum gibt es Bilder von der Installation? Ja, es gab schon mal eine Ausstellung mit dem Titel Eintagsfliegen. Das war in Bremen in einer Wohnung und dort habe ich verschiedene Arbeit schon zu diesem Thema gezeigt, unter anderem halt auch diese Arbeit. Die wird dann jetzt aber nochmal gezeigt in Pinneberg, ein bisschen abgewandelt. Genau, und diese Arbeit, die wir jetzt gerade gehört haben, also in gepitchter Form, 20.000 Hertz höher, die habe ich gezeigt über einen kleinen Lautsprecher. Und vor dem Lautsprecher war ein Mikrofon, der mit einem Spektrogramm verbunden war. Also man konnte sehen, was man hört, und man konnte auch sehen, was das menschliche Ohr nicht hört, was nämlich die Fliegen nur hören. Also auf diesem Screen war dieses Lied zu sehen, okay, aber mit unseren Ohren nicht hörbar. Aber die Geräusche, die wir produziert haben, die über das Mikrofon ebenso aufgenommen wurden, die waren dann halt auch hörbar und sehbar auf diesem Screen. Okay. Und also ist bekannt, dass die Fliegen so ein bestimmtes Hörspektrum haben, wo sie Klänge hören und genau, wahrnehmen. Das ist ja bei jedem Tier anders. Mhm. Und bei Fliegen habe ich dann mal recherchiert und die brauchen dann halt 20.000 Hertz mehr als wir Menschen. Ach so, ja. Genau. Also unsere Frequenzen hören sie gar nicht? Oder? Genau, nee. Die also man kann die Fliege nicht anschreien, das interessiert das die gar nicht. Interessiert die nicht. Nee. Okay, dafür sollen sie, glaube ich, irgendwie, wenn Pflanzen im Stress sind, sollen die irgendwie hohe Töne von sich geben und das sollen irgendwie Insekten zum Teil wahrnehmen können, weil sie dann sehen, da ist irgendwie was zu holen oder vielleicht da ist vielleicht die Abwehrreaktion nicht so stabil, dass ich mich da ernähren kann. Also habe ich mal so gelesen. Klingt auch gut. Ja. Okay, also so, klar, ist auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Und, okay, und das ist also das Nächste, was du in Pinneberg machen wirst und du hattest noch einige andere Aufnahmen mitgebracht, wo ich erstmal erstaunt war, zum Beispiel Muddy Magnolias, American Woman von David Lynch, ein Remix. Ja, ich dachte, wenn ich im Radio eingeladen wird, dann soll ich auch mal einen Track aussuchen, den ich gerne mal im Radio hören möchte und den habe ich noch nie im Radio gehört. Okay. Und das ist eine tolle Sache. American Woman, gecovert von einer Frauenband aus Amerika, die das sehr rockig und schnell spielen. Und David Lynch hat das einfach in der Geschwindigkeit reduziert, einmal um die Hälfte. Und das ändert halt diesen Track komplett und ich finde ihn ganz, ganz toll. Dann hören wir ihn mal an. Super. Yeah. Das war Matty Magnolias von den American Woman. Genau, so heißt der Track und David Lynch hat das geremixed. Ah ja, okay. Ja. Und das hattest du noch nicht oder hast du Pläne, das irgendwann... Noch nicht verarbeitet, noch auch nicht keine Pläne, nee. Aber okay. Ich höre den in letzter Zeit recht häufig und genau, müssen mehr Ohren hören, diesen Song. Okay. Wir haben jetzt gerade in der, als wir die Musik gehört haben, zwischendrin gesprochen, über eine auch, glaube ich, ältere Arbeit von dir, über die wir jetzt gleich sprechen würden. Klanglumineszenz. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was der Begriff für dich bedeutet hat. Ja, es ist zum einen eine Arbeit, die ich zusammen mit Georg Werner und Manuel Heible entwickelt habe. Und das in meinem Studium in Braunschweig. Ich habe bei Ulrich Eller studiert, freie Kunst im Bereich Klangkunst. Das konnte man damals dort machen. Und für eine Ausstellungsreihe im Allgemeinen Konsumverein in Braunschweig haben die Studierenden Konzepte entwickelt, Arbeiten entwickelt und diese Arbeit wurde dort dann gezeigt. Und zwar besteht die aus mehreren Leuchtstoffröhren, die an- und ausgingen. Und diese Leuchtstoffröhren, das waren eh schon die, die dort installiert waren in diesem Ausstellungsraum. Und wir haben letztendlich nur programmiert, wann sie an- und ausgehen und zusätzlich noch einen kleinen Verstärker, ein kleines Mikrofon und einen Lautsprecher installiert in diese Leuchtstoffröhren. Und man hörte dann halt dieses Pling-Geräusch dieser Starter von Leuchtstoffröhren. Kennt man dieses Geräusch? Ist ja oft auch in Geschäften, dass da irgendwo mal was flackert und dann auch surrt und halt dieses Klackergeräusch zu hören ist. Und wir haben das programmiert, komponiert und da fand ich es ganz spannend, dass die Leuchtstoffröhren dann so ein Eigenleben entwickelt haben. Erst einmal in ihrer Tonhöhe waren sie alle unterschiedlich, obwohl diese Starter baugleich sind. Und dann kennt man das, wenn man einen Lichtschalter andrückt, dann geht eine Leuchtstoffröhre sofort an, die andere braucht 5 Sekunden, bis sie angeht. Und so war diese Komposition auch ein Stück weit hinfällig, weil die Arbeit dann komplett übernommen wurde von dem Eigenleben dieser Leuchtstoffröhren und von deren Lust und Laune, wann sie denn mal starten wollen. Mhm. Und genau, die Arbeit haben wir zuerst dort im Allgemeinen Konsumverein gezeigt, in so einem White Cube, also der Ausstellungsraum war leer und man hatte nur die Leuchtstoffröhren an der Decke. Und daraufhin haben wir die dann nochmal in der Singuhr Hörgalerie gezeigt, in Berlin, im kleinen Wasserspeicher. Und da war die Arbeit dann was ganz anderes, also letztendlich die gleichen Instrumente, die gleiche Komposition, aber dadurch, dass dieser Raumhall extremer war und es auch in einem Wasserspeicher war, hatte man Assoziationen mit Wassertropfen auf einmal. Und dann wiederum haben wir es noch ein drittes Mal gezeigt in einer Unterführung in München im Maximiliansforum. Und da war es dann so ein bisschen Horrorfilm-Effekt, da flackert irgendwas, gleich passiert irgendwas Schauriges. Also je nachdem, wo man diese Arbeit jetzt gezeigt hat, wurde sie komplett unterschiedlich wahrgenommen, empfunden und hat was ja, ganz anderes ausgelöst, unterschiedliches ausgelöst. Und das finde ich spannend, dass man, oder in diesem Fall, dass wir mit diesen Instrumenten, mit diesen Leuchtstoffröhren an 3 Orten waren und 3 ganz unterschiedliche Arbeiten gemacht haben. Hm. Da fällt mir noch ein, dass du auch eine, wie ich finde, gute Dokumentation aller deiner Arbeiten oder wahrscheinlich fast alle deine Arbeiten auf deiner Webseite hast. Die Webseite hat die Adresse heiko-wommelsdorf zusammengeschrieben.de. Genau. Und da ist auch der Link zu Vimeo, also wo auch die Filme zu sehen sind, wo auch, glaube ich, von der Singuhr ist das. Genau, sehen, davon, ne? Gibt es auch Videos und Audioaufnahmen. Videos, ja. Und kann ich nur empfehlen, das anzugucken. Und gerade diese Gewölbe, die dann. Das ist ja auch eine sehr räumliche Arbeit, also Arbeit mit Räumen, mit den Situationen, die sich ergeben durch unterschiedliche Beleuchtungen und so. Wahrscheinlich noch anders, wenn man da war und vielleicht es relativ ruhig war, dass man auch das Akustische mehr wahrnimmt. Vielleicht beim Video überwiegt so fast ein bisschen das Visuelle. Ja klar, das ist immer die Frage, wie dokumentiert man Klangkunst? Mhm. Und über Video, Foto und Text hinaus ist es dann schwer. Ja, ne? Das ist natürlich immer vor Ort am besten wahrnehmbar. Aber du hast mir eine Aufnahme gegeben, genau. Die ist jetzt aus der Singuhr. Genau. Galerie. Okay, hören wir an. Thank you. Ja, die Arbeit. Klanglumineszenz aus der Singur-Galerie genau. In Berlin. Muss man sich dann die Bilder dazu denken. Okay, genau. Also wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, da ein Video zuzusehen und kann ich nur empfehlen. Das ist sehr lohnenswert. Und da wir jetzt gerade schon so ein bisschen reingekommen sind in den Umgang mit Räumen, vielleicht konzentrieren wir oder fokussieren den Blick auf deine Arbeiten, auf diese Richtung, wo du praktisch für meine Wahrnehmung auch so einen gewissen Schwerpunkt hast. Also, dass du Räume aufsuchst, dass du Räume untersuchst, was für eine Akustik oder was für eine Situation sich da vorfindet und daraus dann Ideen entwickelst, die ein Aspekt, der vielleicht sonst nicht so beachtet wird, also einen klanglichen Aspekt, der den ein bisschen hervorhebt und ein bisschen deutlicher macht. Und da hast du ja viele Arbeiten gemacht, die in diese Richtung gehen. So. Ja, das ist auch die Atelierarbeit bei mir sieht halt nicht so aus, dass ich zu Hause fertige Arbeiten an fertigen Arbeiten tüftel, sondern der erste Schritt ist eigentlich immer, einen Raum aufzusuchen oder es kommt halt eine Anfrage, wir haben Raum XY und dann mache ich Konzepte am Computer und letztendlich arbeite ich praktisch erst vor Ort. Das ist dann oftmals dann auch eine Woche erst vor der Ausstellungseröffnung, dass dann Materialien, die ich brauche, direkt zum Ort geliefert werden und dort beginnt dann die praktische Arbeit. Und das kann dann natürlich auch scheitern. Kann auch mal in die Hose gehen, aber genauso ist meine Arbeitsweise. Diese Räume nachbilden zu Hause, das mache ich nicht, das sehe ich nicht und visuell so in Modellen zu arbeiten auch nicht. Das ist eher so die Idee, die ich irgendwie zu Papier bringe oder ein Konzept, das ich schreibe und mit dem Konzept gehe ich dann in den Raum und arbeite dort erst praktisch. Und das ist dir schon mal richtig passiert, dass es gescheitert ist, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, was du dir vorgestellt hast? Genau. Ja, das gehört dazu. Und was machst du dann? Ja, dann ist das dennoch so. Achso, dann lässt du es nicht bleiben, sondern du machst es dann... Naja, solange ich dran arbeiten kann, arbeite ich auch dran. Aber irgendwann ist die Ausstellungseröffnung und an dem Punkt steht es dann, so wie es steht. Okay. Und dann ist es vielleicht was anderes geworden, als vorher gedacht. Oder kann es manchmal sein, dass die Arbeit dich selber überrascht, also die du vorher als eher gescheitert empfunden hast? Also, das auf jeden Fall, ja. Ja, klar. Okay. Das ist dann auch oft, ich arbeite ja halt viel auch mit Spieluhren, mit kleinen Spieluhren, die man auch so aufziehen kann. Und die sind halt sehr, sehr leise, aber wenn man die, also ist erstmal abhängig natürlich von der Wand, Beschaffenheit, wie laut die sind, ob da ein Hohlraum hinter ist oder nicht, ob das Rigips oder Steinwände sind und dann auch, wo man sich aufhält im Raum, denn diese ganz kleinen Spieluhren, die hört man meist direkt vor diesen Spieluhren nicht so intensiv wie gebündelt in den Raumecken, wenn man sich da mal aufhält, wo dann die ganz hohen Töne irgendwie hindringen und auf einmal lauter wahrnehmbar sind als jetzt in der Mitte des Raumes und das finde ich auch immer ganz spannend. Also die Spieluhren, die kann man aufziehen und die laufen dann von selber ab eine bestimmte Zeit. So. Genau, kennt man so aus Kuscheltieren. Also okay. Genau, angefangen habe ich mit Flohmarktgängen, wo ich die Kuscheltiere dann gekauft habe, um die dann zu entweiden, um deren Innenleben, also diese Spieluhr rauszuholen, um mit der zu arbeiten. Aber es gibt ja auch welche mit so einem kleinen Hebel, da wo man so drehen kann. Genau, ja. Die gibt's ja auch. Aber es ist eine schöne Arbeit, schöne Wandarbeit, wo man die halt aufziehen kann. Das ist halt auch für Kinder ganz spannend, denn daraus irgendwelche Wettkämpfe zu machen, wer zieht schneller alle auf oder so, okay. Ja, schöne Arbeit. Gut. Aber wir waren ja eigentlich noch gerade bei den mehr so abstrakten Arbeiten, ja, die du gemacht hast und du hattest, oder ich habe auf deiner Webseite auch entdeckt, dass du 4 Bandcamp-Alben hast, wo du Stücke veröffentlicht hast, die mit deinen Arbeiten zu tun haben und eins davon ist Rauschen. Sieht relativ konzeptionell aus. Das sind 6 Stücke, 6 Tracks. Jeder hat 10 Minuten und Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden oder war zu faul, das rauszufinden. Ich wusste ja, du kommst heute ins Studio. Womit diese Klangarbeit zu tun, womit die zusammenhängt. Vielleicht hören wir erstmal kurz rein, okay, in eine Aufnahme davon. die Hälfte des Tracks Rauschen 2-6 von Heike Wummelsdorf. Und ich bin gespannt auf den Zusammenhang, den räumlichen, den du hergestellt hast für diese Arbeit. Ja, also besteht aus verschiedenen Rauscharten. Es gibt 6 verschieden definierte Rauscharten und die habe ich jetzt zusammengemischt zu einer Komposition. Ursprung ist eigentlich eine Installation mit Richtlautsprechern, die schräg gegen den Boden gerichtet sind. Und sehr pointierend halt diese Rauscharten abspielen, sodass man, wenn man nicht in dem Fokus dieses Lautsprechers sich befindet, fast gar nichts hört eigentlich von diesem Audio-Track. Und erst wenn man halt reinschreitet, und das finde ich eine ganz schöne Raumarbeit, da sie die Beschaffenheit des Bodens und der Decke aufnimmt, indem sie halt Ping-Pong spielt mit diesem Audio-Track. Halt ausgehend von diesem Richtlautsprecher geht es dann halt in den Boden, dann wieder an die Decke hoch und macht so eine Zickzack-Bewegung durch den Raum, und die kann man abgehen. Also das ist dann wirklich so ein Sehen mit den Ohren, was man da in dieser Installation dann abgehen kann. Genau, und Ursprung sind halt verschiedene Rauscharten, die ich genommen habe, die dort drüber abgespielt werden. Und diese Komposition, die jetzt 6x10 Minuten, also eine Stunde lang geht, die habe ich abgespielt letztes Jahr in Kiel zur Museumsnacht. Da gab es dann halt auch meine Arbeit, diese Komposition, und zudem hat Cindy Hennes, eine Malerin aus Hamburg, eine Malperformance gemacht, also Striche gemalt. Und das war dann so ein Ereignis, so ein Happening, was 60 Minuten ging, letztes Jahr in Kiel. Okay, ja, da habe ich, glaube ich, auch ein Bild davon gesehen. Das waren mehr so abstrakt, also nicht mehr, sondern es war abstrakte Malerei, mehr so Linien oder Linien. Horizontal über die Leinwand ging. Okay, aber konzipiert war es ursprünglich als diese Klangrauminstallation. Genau, und im Rahmen dieser Performance habe ich daraus ein Album gemacht und auf Bandcamp hochgeladen. Okay, und gibt es ähnliche Arbeiten oder verwandte Arbeiten, oder kann man das so sagen? Ja, mit verschiedenen Rauscharten arbeite ich schon öfter mal, ob jetzt mit Röhren, Fernsehern oder jetzt auch letztens in Braunschweig, da habe ich Applaus abgespielt über so eine Deckeninstallation, und wenn man nicht direkt darunter gestanden hat, hat man es halt auch als ein Rauschen wahrgenommen, und das finde ich ganz spannend, dass Applaus, das Straßenlärm, das halt Wellen, Wind in den Weiden, dass das alles Rauschen ist und man das gar nicht so auseinander halten kann. Also das, ich kann irgendwie das Rauschen eines Fernsehers verkaufen als das schöne Meeresrauschen an der Nordsee, und das wird niemand hinterfragen. Okay, naja, Klatschen ist natürlich, okay. Naja, gut, also ist das ein Thema, das dich auch interessiert? Also das praktisch das Wahrnehmen in verschiedenen Kontexten von eigentlich was Ähnlichem ein ganz unterschiedliches ist. Also das. Genau. Okay. Diese Arbeit mit dem Klatschen ist, glaube ich, auch bei deinem Vimeo-Film dabei. Genau, ja. Vielleicht können wir es mal versuchen, da reinzukriegen. Müssen wir die Seite ein bisschen rüberziehen und dann... Das ist die Arbeit, das ist jetzt das Rauschen. Das ist Applaus. Ich weiß gar nicht, hört man das? Ja. Das ist Applaus. Okay. Genau. Von weitem wirkt es wie Rauschen, und wenn man, also jetzt ist dieses Video halt geschnitten, im Radio natürlich ein bisschen umständlich jetzt, man sieht nichts, aber genau, es sind verschiedene Perspektiven. Jetzt ist es ganz dicht am Lautsprecher, und jetzt hört man definitiv, dass es ein Applaus ist. Und je weiter man weg ist, nimmt man es halt nur als ein undefiniertes Rauschen wahr. Okay. Hast du solche Sachen auch schon im öffentlichen Raum installiert? Also praktisch jetzt, gut. Galerie ist auch ein öffentlicher Raum, aber sozusagen Außenbereich, oder? Ja, habe ich auch immer mal wieder im öffentlichen Raum Ausstellung gemacht. Muss ich jetzt mal grübeln, was ich da als Beispiel habe, aber Ja, werde ich auch immer mal wieder eingeladen. Es sind dann oft irgendwelche Stadtfeste oder so, wo die dann eine Installation okay. unter einer Bank haben wollen. Ach so, oder sowas. Echt? Ja, okay. Gibt es auch immer mal. Aber so gebaute Sachen, also dass du praktisch eine Klanginstallation, die ständig läuft in ein öffentliches Gebäude oder so, das kommt eher selten vor. Genau, würde ich gern machen, aber es gab da auch schon Ausschreibungen und Einladungen und die Konzepte wurden leider nicht umgesetzt, aber. Ach so, okay. Ja, hätte ich großes Interesse dran, sehr gern. Hast du da ein Gebäude irgendwo? Nein, leider nicht, nee, aber ich habe mich nur daran erinnert, es gibt ja so ein leider nicht mehr zu hörendes kleines. Ja, es ist wie so eine Statue von Andreas Oeldorp am Bruno-Tesch-Platz in Altena, in der Altenaer Altstadt am Ende der großen Bergstraße, wo eigentlich ursprünglich so ein kleiner, oder das ist ein ganz schmaler, wie so ein Gebäude, was so eine Länge gezogen ist, nach oben gezogen ist, mit einem Haus-Nachbildung obendrauf. Und ursprünglich war da auch was zu hören, aber leider ist das, glaube ich, irgendwann zerstört worden. Und jetzt hört man halt nichts, man sieht es nur noch. Und es ist dann auch immer schade, wenn die Sachen dann irgendwie beschädigt werden und nicht mehr funktionieren. Ja. Mhm. Das ist natürlich das Risiko, klar, bei solchen Sachen. Ja. Aber es gibt ja so Klassiker von, fällt der Name Neumann in Amerika, wo ach so, ja, genau. kaum was gehört hat, aber doch irgendwie irritiert war, weil da was zu hören war. Ja, was da auch schon seit den 70er Jahren irgendwie, ne? Auf den, ja, Carsten Seifert hat in Bonn ja so ein Projekt Bonn Hören und geht da auch in den Außenraum. Sind auch viele spannende Klanginstallationen zu sehen. Verwandte Arbeit, gut, eine Arbeit hast du, von der hast du gerade schon gesprochen, die das Rauschen von Röhrenfernsehern mit einbringen oder verwenden. Genau. Das nennt sich TV-Phase. Da gibt es ja auch ein Album auf Bandcamp, was du veröffentlicht hast. Das sind auch alles, wirkt auch relativ konzeptionell, weil es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist und jeder eine Minute lang geht. Wir können ja mal reinhören. Offensichtlich eine Arbeit, die mit Bildschirmen zu tun hat, mit Fernsehgeräten. Genau, mit alten Röhrenfernsehern, die alle einen gleichen Defekt haben, nämlich dass die Audioverstärker unterschiedlich auf unterschiedlich helle Bilder reagieren, die über diesen Röhrenfernseher abgespielt werden. Also das Magnetfeld in den Röhren verändert sich und dadurch, dass ich Röhrenfernseher genommen habe, die ich vom Flohmärkten, vom Sperrmüll, also alte, ausrangierte Fernseher genommen habe, haben die alle einen ähnlichen Defekt, den ich eigentlich auch aus meiner Kindheit noch kenne, wo meine Oma einen alten Röhrenfernseher hatte und ein total hohes Fiepen die ganze Zeit zu hören war, aber sie halt von dem Fiepen nichts mehr wahrgenommen hat. So, und das hatte ich dann halt auch zu WG-Zeiten hatten wir auch so einen Röhrenfernseher und da kam dann halt die Idee, dass ich unterschiedliche Bilder auf diesen Röhrenfernseher schicke. Also die haben alle eine schwarze Fläche und eine weiße Fläche und je nachdem, wie hoch der Anteil der weißen Fläche ist, desto höher und lauter ist das Rauschen. Und so habe ich mir so ein Notensystem erarbeitet durch halt JPEGs, also Bilder, die ich generiert habe. Und die habe ich dann als Diashow abgespielt über diese Röhrenfernseher. Also Diashow in ganz schnellen Rhythmen, also im Millisekundenbereich haben die Bilder dann gewechselt. Dadurch entstanden dann Melodien und genau, daraus habe ich eine Installation entwickelt, auch zum ersten Mal 2009 gezeigt, also schon sehr lange her. Und jetzt vor 3-4 Jahren hat mich eine Galerie gefragt, ob ich mit der Arbeit in die Galerie komme und ja, eine Art Performance zeige. Und die Performance war dann halt eine Komposition, die ich angefertigt habe, wo ich dann letztendlich nur Play drücken musste und mich dann mit den Zuschauern davor begeben habe, um mir die Arbeit anzugucken. Also performt haben die Röhrenfernseher dann. Ach so, okay. Und die Röhrenfernseher ist ja eine aussterbende Spezies. Die hast du noch ganz gefunden, genau, oder ja, hast du die zu Hause noch? Ja, ja, ich sammle die noch und über eBay Kleinanzeigen. Ach so, ja. Okay. Genau. Aber dieser Defekt, ist der jetzt, kommt der so häufig vor oder hast du den selber hergestellt, den Defekt? Der kommt häufig vor, genau. Ja. Ich habe jetzt in dieser Performance, die ich vor 3 Jahren gemacht habe, noch Tonabnehmer auf den Fernsehern drauf installiert, um das dann auch nochmal abnehmen zu können. Genau, aber ist letztendlich die Geräusche, die man hört, die sind generiert von diesen defekten Röhrenfernsehern. Okay, wir können ja noch einen hören. Ja, gern. Okay, eine zweite TV-Phase, die wir gehört haben. Okay, gibt es ähnliche Arbeiten, wo du also praktisch so das, die Fehlfunktion von einem Gerät? Ja, dazu spielt eigentlich auch noch die Fehlfunktion von DVD-Playern, denn als ich die das erste Mal gezeigt habe, da habe ich einen Loop erstellt, der 10 Sekunden lang ist und habe den jeweils auf eine DVD gebrannt und per Repeat-Funktion dann abgespielt. Und auch da, die DVD-Player waren baugleich, aber die Repeat-Funktion war im Millisekundenbereich unterschiedlich, sodass nach 10 Sekunden dann eigentlich schon so eine Phasenverschiebung eingetreten ist und dann auch so ein Eigenleben diese Arbeit genommen hat. Achso, diese 6 TV-Phasen sind gleichzeitig gelaufen und... Genau, in dieser ursprünglichen Installation schon jetzt, das was wir jetzt gerade gehört haben, das ist ein Stück weit komponiert für diese, für diesen Abend in dieser Galerie vor 3 Jahren. Aber genau, ursprünglich habe ich einen Loop komponiert, der 10 Sekunden ist und der sich immer wiederholt hat. Und das Eigenleben der Technik hat dann daraus ein Stück entwickelt. Ja, das wird ja natürlich, oder ist annehmbar, dass das durch die Digitalisierung dann schwieriger wird, so Zufallsergebnisse zu bekommen, weil es alles so super genau ist und da ist kein Unterschied zwischen dem Abspielen von dem Track oder dem Track, der wird so automatisch dann eben reproduziert. Ja, okay. Ja, deswegen sammle ich die noch, Kleinanzeigen, aber auch ähnliche Geräte oder obsolete Technik. Also mein Prof hat mich auch immer gefragt, warum ich mit solchen Geräten arbeite, mit denen schon vor 20 Jahren gearbeitet wurde und tolle Arbeiten entstanden sind. Hat mich aber nicht abgehalten und so habe ich dann irgendwie Röhrenfernseher, alle alte Babyphone, Gegensprechanlagen und mache damit unterschiedliche Sachen. Okay. Eine andere Arbeit, die ja auch wieder so ein bisschen zurück verweist auf die, zumindest in meiner Vorstellung, ich weiß es nicht, ob ich da richtig liege, ist diese Arbeit Spieluhren. Das sind allerdings längere Tracks und Hat es jetzt was zu tun mit den 100 Lochstreifen, mit den abgespielten? Naja, das sind auch Spieluhren und das sind jetzt diese und aus den Kuscheltieren, die man aufzieht. Also die hängen an der Wand und die muss der Rezipient aufziehen, um was zu hören. Und das sind jetzt einfach drei Tracks, wo ich eine Wandinstallation mit, ich weiß gar nicht, wie viele Spieluhren jetzt habe, 40 vielleicht. Und die habe ich unterschiedlich aufgezogen. Mal nacheinander, mal alle 10 Sekunden eine. Und das habe ich jetzt unterschiedlich, also das habe ich jetzt dokumentiert und in drei unterschiedliche Tracks zusammengefasst. Und die kann man sich jetzt auf Bandcamp anhören. Gibt es einen Favoriten, den wir jetzt spielen sollen? Na, nimm mal den kurzen. Den kurzen, Mitte. Okay. Ich hatte mich gerade gefragt, oder beziehungsweise Heiko gefragt, ob die alle das Gleiche spielen, die Spieluhren. Und da hat sich dann herausgestellt, dass du da Hand angelegt hast. Genau, ja. Das ist alles, der Mond ist aufgegangen und ich habe das umkomponiert. Also mit einer Zange Klangstäbe entfernt und auf dieser Raspel, wo diese Noppen sind, um diese Klangstäbe anzuregen, habe ich einige Noppen weggeraspelt. Und so halt umkomponiert, nenne ich das. Genau. Gibt es denn für dich so eine gewisse Abstinenz vom Digitalen oder ist das jetzt zufällig, dass es jetzt, also dass so eine gewisse Liebe oder eher Handhabung von analogen Geräten bei deiner Arbeit jetzt vorherrschend ist? Ja, schon etwas, was ich brauche, so diese Haptik und auch das Visuelle. Ist halt diese visuelle Komponente ist halt auch immer wichtig in meinen Installationen. Ich weiß nicht, ich habe vor dem Kunststudium Holzbildhauerei gelernt und da kam es ja auch, dass man mit den Händen etwas gestaltet, visuell arbeitet und das ist da irgendwie immer noch im Kopf und sehr wichtig und auch, dass ich mit der Technik halt haptisch arbeiten kann und nicht mit einer Maus. Ja. Okay, und wie kam für dich so die Entscheidung zustande, du willst Klanginstallationskünstler sein? Also von deiner Ausbildung her würdest du ja auch weiter Holzplastiken. Ja, aber das ist ein ausgestorbener Beruf. Ach so, okay. Da kommt man nicht weit mit. War mir aber auch klar während der Ausbildung, dass ich das beruflich nicht machen werde. Und nach der Ausbildung war ich ein Jahr in Oldenburg. Ich habe mir so ein Jahr Auszeit genommen und gebastelt. Und was ich auch schon jetzt erwähnt habe, dass ich auf Flohmärkten und Sperrmüll irgendwie so Geräte für mich entdeckt habe und mit nach Hause genommen habe und die auseinandergenommen habe und mit Feedbacks gearbeitet habe. Und ein Freund meinte mal, dass man sowas auch studieren kann und das nennt sich freie Kunst. Und dann habe ich mich an Kunsthochschulen beworben. Also bis dahin war der Kunstbegriff für mich eigentlich ein leeres Blatt. Bis ich Mitte 20 war, wusste ich nicht, was Kunst so sein kann. Und das habe ich dann durch das Studium und dann auch direkt im ersten, zweiten Semester über so einen Klangkunst-Workshop, den ich besucht habe, dann auch sofort gewusst, das ist das, was ich gern machen möchte. Okay. Ja, du bist ja auch ziemlich aktiv in dieser Richtung. Und gut, du hast auch eine Dozentur oder eine Gastdozentur jetzt gehabt. Genau, letztes Semester war ich Gastprofessor in Saarbrücken in der Sound Art. Genau, jetzt nicht mehr. Lehrauftrag hatte ich auch schon in Kiel bei Andreas, bei Arnold Dreiblatt, Entschuldigung. Genau, da habe ich dann auch eine Klasse gehabt, mit denen habe ich Klangkunst gemacht, Ausstellungen gemacht, praktisch gearbeitet. Mhm. Ja. Okay, wollen wir noch zu anderen Arbeiten von dir gehen? Ich weiß jetzt nicht, was dir als nächstes so wichtig oder interessant erscheint, worüber wir sprechen können. Na, wir können hier mal einen Country-Song hören. Ein Country-Song, genau. Soll ich vorher oder nachher was dazu sagen? Vielleicht nachher. Okay. Okay. Upon your cheeks, make the salt rain that I'm drinking. For some cold black weeks, I've been lost inside my thinking. And it's your sweet touch that has brought me back to reason. That it's sweet wine time, it's a fine fast salt rain that I'm drinking. For some cold black weeks, I've been lost inside my thinking. And it's your sweet touch that has brought me back to reason. That it's time, love, trust, take the time and change the season. Ja, und wir sind schon in der zweiten Stunde der Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Klingding jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr und heute mit dem Studiogast Heiko Wummelsdorf, der gerade den Track Soul Drain Blessed von Craig Kaffee oder Koffe? Ja, wie man ihn ausspricht, weiß ich auch nicht so richtig. Vorgeschlagen hat und den Zusammenhang, in welchem der Verwendung fand, in deiner Klanginstallation, über den wolltest du jetzt gleich sprechen. Ja, genau, den Track hat mir Thomas Rentmeister empfohlen. Und zwar hat Thomas Rentmeister, ein Bildhauer, der auch in Braunschweig unterrichtet, eine Professur hat, hat in den 80er Jahren eine tolle Installation gezeigt mit Dreiersteckdosen. Also in eine Steckdose, die an der Wand hängt, hat er eine Dreiersteckdose gesteckt und in diese Dreiersteckdose wieder drei Dreiersteckdosen und immer so weiter. Und ich finde die Arbeit super und habe dann irgendwann Klinkenadapter gefunden oder Weichen, wo man einen kleinen Klinkenstecker hat und aus dem zwei Klinkenstecker rauskommen. Und das habe ich halt mit einem ähnlichen Prinzip gemacht, in einen kleinen MP3-Player diesen Adapter reingesteckt und da wieder zwei rein und so weiter, dass es bis, glaube ich, 64 Adapter am Ende waren und ganz am Ende dann Kopfhörer reingesteckt. Und ich habe Thomas Rentmeister gefragt, ob er mir einen Song empfehlen kann, den ich über diese Installation abspiele, damit dieser Bezug dann auch wieder da ist. Und Thomas Rentmeister ist halt auch DJ und er hat mir dann als DJ Rentmaster diesen nervigen Song empfohlen, den man dann in Dauerschleife über diese Installation hört. Okay. Nun meintest du, dass das in der Installation dann noch ganz anders klingt. Es gibt ja ein Video. Vielleicht wollen wir mal versuchen, also wir können es ja ein bisschen laut stellen, vielleicht kann man das dann da auch gut zu hören. Ja, ist ja natürlich recht verfremdet, dadurch, dass es jetzt am Ende 64 Kopfhörer denn sind, die das abspielen. Kleine In-Ear-Kopfhörer, die dann so auf dem Boden aufgefächert liegen. Genau. Und aber diese quietschige Stimme vom Sänger, die kann man so ein Stück weit vernehmen. Ja, da gehört das Visuelle dann auch dazu. Ne? Ja, klar. Visuell dann auch. So eine Arbeit, die auf dem Boden liegt und so, ja, wie so ein ausgeworfenes Netz ein bisschen aussieht. Und okay, das ist jetzt eine der Arbeiten, die auch wieder mit so einem technischen Aspekt umgeht, aber relativ spielerisch. Also dass das... da fehlt dann nicht irgendwie die Energie für die einzelnen Kopfhörer, anscheinend nicht. Das reicht dann aus oder muss da was zugetan? Na, der MP3-Player, der hält das nur 10 Sekunden aus und dann gibt er schon seinen Geist auf. Deswegen ist da noch ein Kabel mit der Steckdose verbunden, damit der Akku des MP3-Players nicht belastet wird. Ach so, okay. Ja, ja. Okay, ja klar, das... Können wir vorstellen, dass da einiges an Energie rauszieht. Genau. Okay, und eine Arbeit, die du auch mir mitgegeben hast, die sind allerdings sehr kurz, die sind ja 6 Sekunden lang. Das ist Spektrogramm. Spektrogramm hat sowas Visuelles irgendwie. Genau, ja. Das sind basierend auf einem Ultraschall meines damals noch ungeborenen Sohnes. Und die habe ich übersetzt in Audio-Tracks und mit Spektrogramm wieder sichtbar gemacht. Und die Audioaufnahme, die ich umgewandelt habe, also dieses Ultraschall, was ich umgewandelt habe in eine Audioaufnahme, das kann man sich hier in kurzen Tracks anhören. Klingt ein bisschen wie ein Alien, aber spiel gern mal so ein Stück ab. Jetzt ganz kurz. Ja, da gehören die Bilder gehören dann natürlich auch dazu und die werden dann durch ein Spektrogramm abgespielt und genau, das hört man jetzt hier und ich finde diese Übersetzung ganz spannend, dass man von einem Ultraschall irgendwie das versucht umzuwandeln in einen Audio-Track, also wenn man so ein JPEG hat, was so 4:3 ist, dass man die oberen Stellen oben am Bild als hohe Herztöne abspielt und unten halt als niedrige und dann hat man die Timeline von links nach rechts und wenn man dann 6 Sekunden einstellt, dann hat man halt so einen 6-sekundigen Track, der aus diesem Ultraschall rauskommt und den konnte man dann wieder visuell zeigen durch so ein Spektrogramm. Achso, und wie geht die Übersetzung wie geht die Übersetzung von dem Bild? Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Also man sieht kein statisches Bild oder fast statisches Bild. Sozusagen. Genau, ein statisches Bild, ein JPEG und das kann man mit einer Software umrechnen. Ach so, okay. Genau. Das macht die Software. Also auch doch was Digitales machen. Ja gut, das schon. Okay. Ja, aber das Ergebnis ist dann letztendlich auch wieder ein JPEG, also ein Bild, was man sieht und ein Audio-Track, den man dazu hört. Mhm. Genau, gibt es halt auch als Video, dann sind die auch nur 6 Sekunden lang. Kann man sich auch angucken auf meiner Seite. Mhm. Ja. Okay, und die... Das waren dann mehrere Bildschirme und die Klänge dazu oder wie war das dann installiert? Naja, vom Frauenarzt bekommt man dann ein Ultraschallbild und das habe ich eingescannt und damit dann gearbeitet. Jetzt haben wir 3 Tracks gehört, jetzt sind es 3 unterschiedliche Ultraschallbilder, die ich genommen habe und die ich übersetzt habe. Mhm, ja. Okay. Also mit Hilfe dieser Software. Gut. Wir haben jetzt einige verschiedene Arbeiten. Auf deiner Seite sind dann noch viele verschiedene Installationen zu sehen, zum Beispiel. Ja, ich muss mal kurz gucken, aber ich kann noch mal was zu sagen zu dieser eigentlich Undokumentierbarkeit von Klangkunst. Nämlich man hat ein Bild, man hat ein Video, ein Audio-Track oder einen Text. Und ich habe in einer Serie, in einer Arbeit noch Thermohygrographen dazu genommen, um meine Installation zu dokumentieren. Und diese Thermohygrographen, die gibt es halt in Museen, oftmals auf einem Sockel stehend. Und die messen halt die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Und die habe ich eine Zeit lang zu meinen Installationen gestellt, um eine weitere Möglichkeit der Dokumentation meiner Installation zeigen zu können. Und diese Grafiken, die dann entstanden sind, die jetzt ja 2 Striche sind, die durch diesen Thermohygrographen dann entstehen, also einmal ein Strich, der die Temperatur und ein Strich, der die Feuchtigkeit notiert auf so einem Millimeterpapier. Und mit diesen Millimeterpapieren habe ich eine Zeit lang versucht, halt diese Installation, die ich gezeigt habe, noch ein Stück weiter zu dokumentieren. Also, und also da war schon eine Installation und die kamen dann dazu. Also, genau, ich habe meine Ausstellung gemacht, meine Installation gezeigt und auf die Fensterbank dann nochmal so ein Thermohygrograph gestellt. Mhm. Und diese Grafiken, die entstanden sind, die habe ich dann in einem Katalog, in einem abschließenden Projekt dann publiziert. Und das ist dann wie so ein Telefonbuch, also mit gleichen Seiten und mit aber ganz kleinen Nuancen, feinen Unterschieden in diesen Zeichnungen, die diese Thermohygrographen gemacht haben. Und dieser Katalog heißt Institutionelle Störungen, weil das ja auch so ein Stück weit Institutionskritik ist, wenn man sich Ausstellungen anguckt, wo halt immer noch diese analogen Thermohygrographen zu finden sind. Aber das ändert sich ja auch mittlerweile. gibt ja, dann auch nur noch so technische Geräte, die dann mit WLAN oder Bluetooth dann irgendwie gleich die Daten versenden. Und also ich stelle mir jetzt gerade vor, was die dann dokumentieren. Die dokumentieren ja auch zum Beispiel, wenn viele Besucherinnen da sind, deren Feuchtigkeit, die sie von sich geben oder Körperwärme oder sonst was. Und das verändert dann praktisch deren Aufzeichnung. Genau, und das ist ja auch in den Klanginstallationen, die ich so zeige, ja auch etwas, was dazugehört. Also ein schreiendes Kind, das durch die Ausstellung rennt, das kann ich nicht ausblenden. Genauso wenig, wie ich finde, dass ein Museum auf einem sockelbefindlichen Thermohygrographen ausblenden kann. Und das gehört alles dazu. Und natürlich sind das, sind die zackenden auch Ausschläge, wenn da ein Kind gegen die Scheibe haucht oder sich die Tür öfter mal schließt und öffnet. Ach so, ja. Das gehört alles dazu. Natürlich, ja. Und ist da auch eine Akustik dabei oder sind die? Das ist ein Uhrwerk, man zieht die auf, analog, die ticken. Und ja, so aus Entdeckung ist es dann halt auch das Kind, was so ein Gerät dann auch spannender findet in vielen Ausstellungen und sofort dahin geht und aber die Ölgemälde dann halt nicht so spannend findet. Und aber das soll ausgeblendet werden und keine Kunst sein. Das ist so ein bisschen absurd und auch ein kleiner Spaß, das mal wieder so in den Fokus zu rücken. Ja. Gut, dann gibt es auch so eine Arbeit, wo du das so diese Lüftungs- oder Zulüftungsrohre, ist ja auch ein bisschen auf deinem Foto, womit ich dich angekündigt habe auf der Sendung, drauf, wo du damit arbeitest. Das ist jetzt eine sehr raumbezogene Arbeit, würde ich mal sagen. Oder gibt es da mehrere davon? Genau, das ist schon so ein, eine Arbeitsserie, Lüftungsgitter, Lüftungsschächte, Abluftklappen, womit ich arbeite. Das finde ich spannend. Das sind so Geräusche, die wir so gelernt haben, auszublenden, um uns in der Umgebung zurechtzufinden. Und diese Lüftungsgeräusche, die, finde ich, erzählen eigentlich recht viel von den Gebäuden, an denen sie installiert sind. Und Genau, ich arbeite mit Aufnahmen von denen, aber halt auch mit Motoren, die diese Lüftungsgeräusche dann vor Ort in Installationen dann halt auch wiedergeben. In unterschiedlichen Installationen schon gezeigt. Ich kann hier einmal 3 Lüftungsschächte, heißt die Arbeit, die habe ich im Einstellungsraum gezeigt. Klicke ich jetzt einfach mal an. Lüftungsschächte installiert in dem kleinen Raum und mit jeweils einem Motor, aber auch noch einem Lautsprecher befindlich hinter den jeweiligen Motoren. Und diese Lautsprecher, die geben einen leisen Sinuston von sich, dass man so das Gefühl hat, dass diese Motoren in unterschiedlichen Tonhöhen rauschen. Also die so tun es eigentlich gar nicht, aber oder verstärkst du damit was durch den Sinuston? Nee, das vermischt sich halt und diesen Sinuston, den nimmt man gar nicht mehr wahr. Das vermischt sich mit dem Brummen dieser Lüftungsanlage und man hat halt die Empfindung, es hat unterschiedliche Tonhöhen. Und hier sind es jetzt 3 Lüftungsschächte, demnach ein Dreiklang, den ich da dann generiert habe, den man da wahrnehmen kann und abgehen kann, indem man unter diese Lüftungsschächte sich befindet. Das wird ja auch eine zunehmende Präsenz haben durch diese Wärmetausche, die jetzt so als energiesparende Alternative in den Gebäuden viel eingesetzt werden. Ne? Also ich war über Weihnachten in so einem kleinen Häuschen, Ferienhaus in Norddänemark und da war keine Heizung zu sehen, aber draußen war eben so dieser Kasten, dieser typische Kasten mit dem Propeller, der als Wärmetauscher dann irgendwie funktioniert. Und die sind relativ leise allerdings, aber man irgendwie, wenn man will, kann man sie schon wahrnehmen. Ja, und manchmal hat man auch Glück und das Gitter klappert so. Das ist auch ganz schön. Oder Pech, je nachdem wie man das wahrnimmt. Okay, und damit hast du mehrere Arbeiten gemacht mit dieser Idee oder mit diesem Ansatz. So genau, ist ja auch wieder ein Stück weit Rauschen, ne? Und das interessiert mich einfach. Und ja, vor allem diese Geräusche, die wir so ausblenden, die eigentlich spannend sein können, wenn wir uns die mal wieder intensiver anhören. Und dann sind da Rhythmen zu hören, dann sind da feine Nuancen, Tonhöhen wahrzunehmen. Und das finde ich spannend, diese Geräusche zu nehmen, die ich im urbanen Umfeld finde und die dann aus dem Kontext zu nehmen und in einen Ausstellungsraum zu überführen. Denn da nehmen wir anders wahr und Genau, also diesen, das ist eigentlich wie so ein Ready-Made, dass ich so eine Situation nehme, die ich entdecke und in eine Ausstellung übersetze. Ich sehe da eine Arbeit Lüftungsgitter. Können wir die hören auch oder kann man da was hören? Genau. Das mache ich auch nochmal an. Das sind so kleine Lüftungsgitter, so rechteckige, längliche, die oft so in Badezimmertüren unten zu finden sind oder halt auch in Küchen so für die Abluft. Und das ist jetzt nicht mit Motoren gelöst, sondern mit kleinen Miniaturlautsprechern, die dahinter positioniert sind, installiert sind. Genau, und die sind halt auf Bodenhöhe installiert und finde ich dann halt auch spannend, man kommt in einen Ausstellungsraum und hat weiße Wände und in einigen Arbeiten von mir passiert was an der Decke, in dieser Arbeit passiert was ganz unten an der Fußleiste und halt auf Augenhöhe nichts. Genau. Ja, auch eine ähnliche Arbeit, wo ich so eine Entdeckung im Stadtraum gehabt habe. Das war, oder die Arbeit heißt Tropfen. Und gesehen habe ich das in Braunschweig am Bahnhof. Da war dann ein Leck im Dach. Und die umstehenden Läden haben Eimer dorthin gestellt und am ersten Tag standen 3 Eimer da, am nächsten Tag waren 7 und immer so weiter und auch unterschiedlich farbende. Fand ich eine schöne Arbeit, aber halt den falschen Ort, um diese Arbeit richtig wahrnehmen zu können. Denn Bahnhof, da hat man keine Zeit mal innezuhalten, sich diese Arbeit anzuhören, anzuschauen. Und da war dann halt auch die Idee, diese Installation so zu nehmen, 1:1 und in einen Ausstellungskontext zu überführen und dort halt auch einmal zu positionieren, die Wassertropfen von der Decke auffangen. Und ich habe es auch ein Stück weit versucht so zu installieren, wie ich es dort gesehen habe am Bahnhof. Und das führte dann so weit, dass viele reingekommen sind in den Ausstellungsraum und gleich wieder umgedreht, weil sie dachten, dort ist irgendeine Art von Dachschaden oder dort wird was gebaut oder wie auch immer. Aber das fand ich auch ganz schön, weil ist dann halt auch nicht für jeden die Arbeit. Okay. Ja. Gibt es eine Dokumentation davon? Da gibt es auch Videos von. Genau, spiele ich auch einmal ab. Fängt halt auch an mit einer Außenansicht. Straßengeräusche, Straßenlärm. Und dann geht's gleich im nächsten Schnitt in den Raum. Okay, jetzt wieder die Außenansicht und genau, ja. Außenakustik auch. Ja. mit dem Phänomen Auto als Geräuschquelle hast du nichts gemacht bisher? Nee, aber nee? Es war immer Teil meiner Installation, okay. Weil es in den Raum gedrungen ist, eigentlich recht häufig, aber es ja, gehört dann dazu. Und zu der Arbeit passt es ja auch, das ist ja eine Entdeckung, die ich im urbanen Raum gemacht habe. Und genau, ich habe da einen Raum gemietet für diese Arbeit und eine zweite Decke reingezogen, dass man die Technik halt auch nicht sieht. Und hinter der zweiten Decke sind dann halt Ventile, Aquariumpumpen, Wassertanks. Und okay, das ist ja aber auch schon dann ein relativ hoher Aufwand, so was zu installieren. Genau. Stelle ich mir zumindest so vor. Ja. Ja, um etwas sehr Reduziertes am Ende zu zeigen. Denn letztendlich waren es nur Baueimer auf dem Boden stehend, die zu sehen waren und Wasserflecken an der Decke. Mhm. Und dann aber mit den Leisten und den Lampen, die eh dort waren, die habe ich dann wieder installiert, sodass das den Anschein hat, es sei halt die Decke des Raumes. Ach so, klar, wenn Leute zum wiederholten Mal da reingehen, dann, dass die sich nicht wundern, dass sie jetzt irgendwie, okay. Und nun gibt es oft unterschiedliche Reaktionen auf deine Installation oder kann man wahrscheinlich sowieso nie generell sagen. Ist ja, hängt ja ein bisschen vom Publikum ab, wie informiert oder wie jetzt sich der Klangkunst zugehörig oder interessiert zeigen oder lässt sie da was sagen? Ja, gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Auch irgendwie in Gruppenausstellungen, wo ich teilnehme und danach, nachdem Freund sich die Ausstellung angeguckt hat, kommt er zu mir und fragt mich, wo ist denn deine Arbeit? Okay. Weil meine halt nicht so präsent war oder halt, wie gesagt, irgendwie ein Baueimer ist oder eine Lüftungsklappe, die irgendwo oben an der Wand installiert ist. Und das gefällt mir aber auch ganz gut, dass da nicht dieses Schild zu sehen ist, wo Heiko Wommelsdorf steht mit Titel und so weiter, sondern dass das eine Art Entdeckung ist. Denn dieser Kunstbegriff, der schreckt viele Leute ab und sobald es aber die eigene Entdeckung ist, die vielleicht auch spannend ist oder auch nicht spannend ist, hat es eine ganz andere Wertigkeit. Und in dem Moment, wo man sagt, nee, das ist nicht deine Entdeckung, sondern das ist ein Künstler, der es dort installiert hat und das ist eine künstlerische Arbeit, gibt es oft oder in vielen Köpfen eine Haltung, sowas Abwertendes. Ja? Ja, sehe ich sehr oft auf jeden Fall. Also, okay. Naja, dann kommt halt dieser typische Spruch, das kann ich auch, oder das ist von unseren Steuergeldern bezahlt und Co. Oh Gott. Das hört man sehr häufig. Ja. Und deswegen nehme ich mich da gern zurück und ich finde es halt spannender, im besten Fall habe ich eine Ausstellung, wo ich ein paar Eingriffe gemacht habe, aber die Lampe ganz hinten im Raum flackert eh schon. Und dann ist das eine Entdeckung des Rezipienten und er findet es spannend oder auch nicht, aber auf jeden Fall ist das eine Entdeckung, mit der ich vielleicht gar nichts zu tun habe. So. Ja. Das mag ich sowas. Okay. Und die Steuergelder spielen da nicht so eine Rolle dann. Okay. Ja, oft gehört den Spruch. Echt? Okay. Absolut. Okay. Ja, oder aber auch eine Galeristin, die mir gesagt hat, nach der Ausstellungseröffnung, das hat mit Kunst aber nichts zu tun, was du da machst. Okay. Dann waren es Heizkörper, die gerauscht haben. Also ich hatte vier Heizkörper waren in der Galerie und ich habe diese Wand gespiegelt und nochmal vier baugleiche Heizkörper gekauft und dann hatte man acht Heizkörper, die gebrummt haben und das war meine Arbeit und die Galeristin kam dann nach der Eröffnung zu mir und meinte, das hat aber mit Kunst nichts zu tun. Okay. Vielleicht waren die Ausstellungsgäste auch zu laut und die konnten es gar nicht hören. Ne? Genau. Die mussten das Smalltalk machen und konnten das nicht wahrnehmen. Okay, gut. Wir gehen noch weiter zu anderen Arbeiten von dir. Ja, ich schau mal, aber ich kann ja einmal diese Heizkörper zeigen. Ja, genau. Das ist in Hamburg. Und ja, wie gerade beschrieben, hat diese Galerie vier Heizkörper auf der einen Seite des Raumes und auf der anderen Seite ist halt eine leere Wand, wo Kunst gezeigt wird. Und ich habe diese Heizkörper gespiegelt, baugleich gekauft und dort dann installiert. Sind es Lautsprecher, die das den Klang produzieren? Genau, da ist ein bisschen gemogelt, ja. Bei den eigentlichen Heizungen, die eh dort sind, die sind einfach aufgedreht und die rauschen von sich aus. Und die anderen sind halt mit Miniaturlautsprechern versehen. Den Raum gibt es ja. Gar nicht mehr, ne? Genau, ja. Ja, zugemacht. Da steht jetzt ein anderes Gebäude. Okay. Und ich sehe da Schnippen. Fingerschnippen? Oder? Genau, Fingerschnippen. Das war jetzt in Herford, in der Martha. Da gab es dann eine Ausstellung, in der die Architektur halt den Fokus nehmen sollte und geben sollte. Und sie haben, die AusstellungsmacherInnen haben nach Arbeiten gesucht, die halt visuell sehr zurückgenommen sind. Und ich habe einen Raum dort bekommen und in die Hohlwand zwei Lautsprecher installiert, einmal rechts und einmal links vom Raum, und dort Fingerschnippgeräusche abgespielt, die halt auch, um halt eine Raumakustik, einen Raumhall überprüfen zu können, fungieren. Also man kann in die Hände klatschen oder halt in die oder halt Fingerschnippgeräusche von sich geben, um ja den Raumhall zu messen. Und das war meine Arbeit letztendlich, zwei schnippende Finger, die dort zu hören waren, und halt die Architektur, die man dann gehört hat. Ja. Und also, halt auch gesehen hat, natürlich. Okay. Ja, aber war das ein architektonisch besonderer Raum? Waren das besondere Räume oder war das jetzt? Genau, Martha Herford ist ja von Frank Gehry gebaut. Ein ganz spannendes Gebäude. Und genau, ja, das war eine Ausstellung mit dem Fokus halt. Mhm. Aber es gibt selten, dass die Architekten jetzt ansprechen auf so eine Idee von Akustik, die eine Rolle spielt, vielleicht in ihrer Architektur. Das könnte ja auch mal sein. Mhm. Aber das kommt nicht vor, dass du jetzt sozusagen gefragt wirst, ob die Architektur sich ändern könnte oder sollte, damit sie eine bestimmte akustische Qualität oder Eigenschaft bekommt. Oder? Ja, aber da fragen die Architekten, glaube ich, keine freien Künstler. Nee, das können die selber. Da gibt es andere Ansprechpartner, glaube ich. Ja, ja, klar. Ja. Es gibt ja auch die Raumakustik, gibt es ja noch als spezielle, ja, fast Wissenschaft, so à la Elbphilharmonie, wurde ja, glaube ich, ein japanischer Raumakustiker beauftragt, der sehr viel Geld dafür bekam, soweit ich weiß. Ja, ich hole mir da immer die billigsten Karten ganz hinten, ganz oben, aber höre da genauso gut wie da unten. Also okay, also hat finde ich ganz wunderbar. Ja. Okay. Mhm. Ja. Eine weitere Arbeit, die da drüber ist, ist Abluft. Das hat jetzt wieder mit dem verwandt, vielleicht mit dem den Gebläse. Genau, da habe ich eine Wand gebaut und eine kleine Lüftungsklappe installiert, ganz oben rechts in der Ecke. Und die eigentliche Arbeit ist halt dieser Resonanzkörper, dieser riesige, nämlich diese Wand, die gebaut wurde dafür, die halt auch abgeschlossen ist und einen Hohlraum hat. Und ganz oben in der Ecke sieht man halt so eine Lüftungsklappe, die wo halt ein Motor hinter ist, und dieser Motor wird halt enorm verstärkt durch diesen Resonanzkörper dieser Wand. War in der Kunsthalle Kiel. Ja. Und genau, nach der Ausstellung kam ein Freund zu mir und hat meine Arbeit nicht finden können. Wobei es halt eine riesige Wand war, die dort installiert war. Aber ja, steht nicht dran, dass es mit dir ist. Okay. Ja. Musst du verstehen. Okay, und gibt es so eine Tendenz, dass du sagen könntest, das interessiert dich jetzt mehr als früher, oder das, oder kannst du das so nicht sagen? Nee, das kann ich so nicht sagen. Nee, das sind, weiß ich gar nicht. Also diese Spieluhrarbeit, das verfolgt mich schon ewig, dass ich mit Spieluhren arbeite, aber halt auch mit obsoleter Technik. Da haben wir jetzt ja auch Beispiele gesehen und gehört, und halt auch diese Nebengeräusche, diese urbanen Geräusche, die man ausblendet. Das sind so drei Bereiche, das interessiert mich. Ja, ist da ja bediene ich mich. Weites Feld sozusagen. Genau. Und dann sehe ich Musik für. Musik für, was ist das? Naja, das ist, Steve Reich hat ja diese Pendulum Music mit Feedbacks und Mikrofonen, die über Verstärker pendeln. Und das habe ich mit Motoren einmal versucht so nachzubauen. Ist dann letztendlich was ganz anderes geworden, aber es arbeitet halt auch mit Feedbacks von diesen Mikrofonen und mit Motorgeräuschen. Sind eher so, ich klick's einmal kurz an. Hat mit diesem Ursprung von Steve Reichs Pendulum Music eigentlich nichts mehr zu tun. Vielleicht, um den optischen Eindruck ein bisschen darzustellen, sind praktisch zwei, glaube Gitarrenverstärker, die da auf dem Boden liegen, genau. So dass die Lautsprecher nach oben zeigen, also senkrecht nach oben. Und darüber hängen zwei Mikrofone, die sich aber eher minimalistisch, also die pendeln jetzt nicht so extrem hin und her, sondern bewegen sich mehr nach oben, unten und genau, ein bisschen seitwärts. Und dadurch entsteht dieser unterschiedliche Klang, oder ist der in der Eingabe vorhanden? Nö, die werden dann lediglich verstärkt durch diese Verstärker. Ne? Also diese Mikrofone, die dort sich auf und ab bewegen, hin und her wabern, und dazu gibt es dann noch die Motorgeräusche, die oben an der Decke sind. Ach so, und diese Bewegung verursachen. Mm. Genau. Wie so ein kleines Mobile vielleicht. Mm-hmm. Ja. Ja, sehe ich gerade, hier steht drunter 2008, also genau, das war meine Studienzeit, drittes Semester. So eine Spielerei. Okay. Ist das Spielerische weniger geworden? Ja, irgendwie schon. Ja, wirklich? Ja, ja, diese Atelierarbeit, die ist irgendwie nicht mehr da. Was man so im Studium ja hat, dass man im Atelier hockt und alles Mögliche ausprobiert oder einfach so vor sich her spielt, das ist nicht mehr so da. Das ist eher dieses Konzepteschreiben am Computer. Und dann, genau, wenn es dann zur Ausstellung kommt, dann halt erst dieses Arbeiten und Spielen, und dann muss dann auch schon eine gewisse Sicherheit da sein, dass das so einigermaßen so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Ja. Und bewirbst du dich dann für Ausstellungen oder wirst du angefragt oder beides wahrscheinlich? Genau, beides. Aber ich habe schon recht früh im Studium angefangen, Bewerbung zu schreiben, mich überall zu bewerben. Und dann hatte ich auch schon die ersten Stipendien bereits im Studium. Genau, und so. Ja, also wie gesagt, es war von vornherein klar, dass ich das beruflich auch machen möchte. So ab dem ersten, zweiten Semester, da habe ich das gefunden, was ich machen möchte, und dann ging es auch gleich los, das ein Stück weit zu professionalisieren. Und wie ist so der Umgang unter den Klanginstallationskünstlern, also oder Künstlerinnen? Ihr arbeitet ja relativ einsam fast. Also Konzepte schreiben, es kommt wahrscheinlich selten vor. Oder gibt es das auch, dass es eine Gruppe macht? Oder dass es eher sitzt du und beschäftigst dich, bewegst Gedanken in deinem Kopf und wägst ab, was dich interessiert? Oder? Genau, ja, das mache ich schon allein. Aber ich finde es toll, im Bereich der Klangkunst zu arbeiten. Und so eine, es gibt eine recht überschaubare Klangkunst-Clique so in Deutschland. So, und ich finde das ganz toll, dass die vernetzt ist und dass man Kontakte hat überall hin und man auch Bewerbung weiterleitet und Ausschreibung sich zusammensetzt, um vielleicht auch mal eine Ausstellung zusammenzumachen. Dieses Vernetzen fand ich immer sehr wichtig, deswegen halt auch diese Ausstellungsreihe, die ich hier in Hamburg mache, die Mitklang-Ausstellungsreihe. Weil ich halt dieses Vernetzen so wichtig finde, und das wichtig finde, dass junge AbsolventInnen Gleichgesinnte kennen und mit denen dann auch in Zukunft weiterarbeiten können, mhm, wenn sie wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon drüber gesprochen haben, über die nächste Ausstellung, die im Nachtspeicher sein wird. Genau, ja. Können wir ja vielleicht noch, in der Ankündigung ist noch nicht so ganz klar, wer da nun beteiligt ist und was die Einzelnen jetzt machen, ist vielleicht sowieso noch nicht ganz klar, aber es ist ja nicht mehr so ganz lang hin. Genau, ja, es ist am 27. September im Nachtspeicher. Der Nachtspeicher ist ein Raum in der Lindenstraße 23, das ist der Steindamm, nicht weit entfernt, so und zwischen Steindamm, wie heißt die andere? Adenauerallee oder so. Weiß ich gar nicht. Ja, so eine große Straße. Eigentlich ein Viertel, wo nicht, sonst nicht so viele Kunsträume sind, also nicht so wie Schanzenviertel oder so. Genau, ja. Und da ist die nächste Mitklang-Ausstellung. Genau, also im letzten Jahr habe ich angefangen mit dieser Reihe und da hatten wir gleich zu Beginn 3 Räume zur Verfügung und ich hatte eine Liste an KünstlerInnen und wusste eigentlich eine Woche vorher noch nicht so recht, wo jetzt wer mit ausstellt. Und da gab es dann halt eine Liste an KünstlerInnen und halt diese Räume und Ausstellungseröffnungen und ich habe öfter mal die Kritik dann gehört, dass das schade ist, dass man diese KünstlerInnen nicht genau zuordnen kann, den Räumen, wo sie jetzt letztendlich ausstellen, weil das so ein Work in Progress war. Und jetzt aber im Nachtspeicher steht die Liste eigentlich fest. Zu 5 stellen wir da aus. Ich habe Mette Björndahl, die studiert noch in Hamburg, Bildhauerei. Felix Meyer, der ja auch bei dir hier im Studio vor ein, zwei Monaten war. Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen her. Okay. Bisschen her, ein halbes Jahr. Genau, Peter Strickmann, guter Freund, auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und Jo Jung Jun, die freie Kunst in Kiel studiert im Bereich Keramik und ganz spannende Arbeiten entwickelt hat mit verschiedenen Brennpunkten ihrer Keramik und je nachdem klingt es denn unterschiedlich. Genau, und wir stellen dazu 5 aus am 27. September und zu Finissage gibt Peter Strickmann eine Performance, die ist dann am 11.10. Am 11.10. Okay. Genau. Weißt du schon, was du machen wirst? Ja, ich habe so einen Katalog, so einen Bücherstapel. Und obendrauf sieht man einen kleinen Motor vibrieren. Und in diesem Bücherstapel sind dann verschiedene Verweise zur Klangkunst, aber auch zu der Arbeit von Margrit. Dies ist keine Pfeife. Und die Arbeit heißt, dies ist keine Fliege. Man sieht halt diesen Motor da oben zappeln und ein Glas da drauf, als wäre diese Fliege gefangen. Genau, das ist so ein kleines Objekt, was denn da im Nachtspeicher denn auf der Fensterbank wahrscheinlich liegen wird. Und die einzelnen Arbeiten, die werden sich wahrscheinlich gegenseitig auch ein bisschen beeinflussen oder gleichzeitig präsent sein. So. Genau, im besten Fall hat man natürlich immer einen Raum für eine Klangkunst oder eine installative Arbeit. Das geht jetzt hier nicht. Deswegen sind da auch Arbeiten dabei, die still sind, Partituren. Also Peter Strickmann zeigt Grafiken und einige Arbeiten muss man halt auch spielen, also aktivieren. Und dann sind es 2 Arbeiten, die man durchgehend hören kann in dem Raum, die sich aber nicht stören. Genau. Und geht es nach dem Nachtspeicher noch weiter oder ist es dann erstmal das Ende mit dieser Reihe? Nee, das geht immer noch weiter. Es sind Bewerbungen draußen, jetzt noch keine Bestätigung von Räumen, die ich angeschrieben habe, aber Ziel ist es eigentlich, sämtliche Offspace-Räume in Hamburg mal so abzuklappern mit dieser Reihe. Und dann hat man am Ende vielleicht eine schöne Dokumentation. Genau, also ich habe ein PDF auf meiner Seite, die immer weiter wächst, je nach Ausstellung, wo halt die Arbeiten schon mit Text und Foto dokumentiert sind. Und das wächst halt immer weiter und es wäre schön, wenn das dann irgendwann in 3-4 Jahren vielleicht mit einem Katalog oder sowas endet. Gibt es irgendwie, gut, du kriegst wahrscheinlich, oder die Künstler kriegen dann Ausstellungshonorar bei den Ausstellungen, aber so jetzt institutionelle Unterstützung bei Kleinkunst ist auch eher rar, wie auch sonst wo wahrscheinlich. Wie auch sonst wo, ja. Mal es gibt keinen speziellen viel. Ort, das ist der Musikfonds in Berlin vielleicht. Das ist möglich, genau, da Bewerbung hinzuschreiben. Ja, die Stadt Hamburg hat ja auch verschiedene Programme. Die haben da auch immer mal wieder Bewerbung von mir gegen Projektförderung etc. Aber genau. Das fingiert dann als freie Kunst oder in dem Bereich freie Kunst oder Kunst. Also. Genau, aber ich finde es ja auch schön, dass Klangkunst im Bereich freie Kunst, aber auch im Bereich Musik stattfinden kann. Mhm. So ist dieser Musikfonds halt auch anschreibbar. Das finde ich ganz schön. Jetzt für diese mit Klangreihe habe ich bislang noch keine Förderung. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren. Du hattest auch bei Blood Edges dieses Jahr was gemacht. Das habe ich jetzt gar nicht entdeckt auf deiner Webseite, oder? Dieses Jahr. Oder letztes Jahr? Letztes Jahr, genau. Also ich habe eine Ausstellung gemacht, organisiert, und da hatten wir dieses Jahr Birgit Ulha und Seiji Morimoto. Morimoto, genau. Ja, zwei. Ja, das hatte ich gefeatured in der Sendung. Genau, ja, wunderbar. Ja, da mache ich auch immer mal. Nee, ich meine, eigene Arbeit hattest du doch auch gemacht, oder? War das letztes Jahr? Ja, ich muss ganz tief in meinem Kopf grübeln. Okay. Also wir können ja zwischendrin noch mal was anhören. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 23 Ausstellungen, die ich gemacht habe. Okay, hab. Also, ja, ist ja. Aber ich habe vor 2-3 Jahren zum Blurred Edges eine Stadtkarte von Bahnfeld gezeigt. Genau, das ist schon länger hier. Okay. Genau, ja. Das war das Jahr der Pandemie, wo es keine öffentlichen Konzerte gab. Und ich habe so einen Stadtplan vom Hamburg-Bahnfeld, vom Stadtteil Bahnfeld gemacht, in dem ich Lüftungsschächte, Elektrokästen, Ampeln, also alles, was eh immer klingt, das habe ich gemessen und mit einem Dezibel-Aufkleber dort vor Ort beklebt und das fotografiert und auf einer Karte kenntlich gemacht, wo dieser Ort ist. Ach so, okay. Und dann gab es halt diese Karte halt als Arbeit. Und dann konnte man als Besucherin... Man konnte das abgehen, man konnte sich die Stadt abhören und auch sehen, wie laut was wo ist, und sich vielleicht vorher schon Hotspots irgendwie so auszusuchen, wo man gerne mal hin möchte, umhören möchte. Okay. Haben wir noch was ausgelassen, was dir wichtig wäre von deinen Ausstellungen oder von deinen Installationen? Ja, mit dem Gedächtnis. Ich klicke hier mal ein bisschen. So, zwar lang. Gut, diese konkrete Mixer sieht witzig aus. Ja, das war dann auch ein bisschen Krach, aber auch ein schöner Ort in Köln im Lutherturm. Okay. Und jetzt meckert Vimeo gerade ein bisschen rum. Okay, ja. Nee, dann zeige ich das jetzt nicht. Aber wir können vielleicht die Eintagsfliegen nochmal hören. Das ist ja auch ganz skurril. Genau. Das ist in diesem kleinen Pavillon in Pinneberg, genau. Mhm. So eine Mischung aus Fliegen, die ich und mein Sohn gefangen haben und in so Gläser gepackt haben, und in anderen Gläsern waren jetzt Miniaturlautsprecher, die Fliegengeräusche abgespielt haben. Genau, das war dann eine Installation, die war dann für 3-4 Stunden dort zu sehen, zu erleben, und dann wurden die auch wieder befreit. Also. Ach so. Okay. Genau. Und die haben aber gar nichts gehört wahrscheinlich von denen. Die Fliegen haben nichts gehört, genau. Von dem. Das stimmt. Also die haben was ganz anderes gehört, das wissen wir ja nicht. Ja. Hast du auch schon mal den Versuch andersrum gemacht, also praktisch das zu runter zu pitchen, was die Fliegen hören, dass wir das hören können? Ja, das ist auch spannend. Ja, es gibt ja Geräte, womit man zumindest sehen kann, dass da was ist, aber dieses Hörbarmachen, das finde ich auch spannend. Muss ich nochmal angehen. Ja, ich habe keine Ahnung, was. Also man glaubt, Fledermäuse haben auch so ein ganz höheres, genau, ja, Hörvermögen, die, womit sie sich auch orientieren und genau, so und Delfine auch, ja. Delfine auch, okay. Und das wäre ja spannend. Also gut, man kann, es geht ja nicht um Sprache, es geht ja mehr um Klänge. Also die jetzt, was die einem mitteilen, ist eine andere Frage. Das ist ja erstmal nicht wichtig, aber einfach so. Also welche akustischen Phänomene gibt es da? Rhythmen, gibt es da irgendwie entferntesten Melodien oder irgendwie so? Ich habe keine Ahnung. Ich hab ja. das noch, aber es gibt wahrscheinlich Untersuchungen dazu. Auf jeden Fall, ja. Und dann gibt es noch so eine wahrscheinlich auch neue Arbeit, die Interferenz. Das ist. Ja, das sind zwei Kesselpauken, die in einem Raum installiert sind. Und in diesen Kesselpauken sind Lautsprecher, die jeweils einen Sinuston von sich geben. Ich glaube, einmal sind es 400 Hertz und einmal 440. Und an verschiedenen Orten im Raum gibt es dann halt so eine Interferenz, dass aus diesen beiden Sinustönen halt ein dritter Ton entsteht, da wo sie sich bündeln. Und genau, das ist auch wieder so ein Abgehen der Architektur, dass die Klänge an unterschiedlichen Orten unterschiedlich klingen. Und wie gesagt, dass es dann auch so einige Orte gibt, wo halt so ein dritter Klang entsteht. Kann ich auch mal anspielen. Aber das, oh, das will er jetzt auch wieder nicht, aber vorher hast du es ja auch hingekriegt. Ja, vielleicht noch ein zweites Mal draufklingen. Nee, geht nicht. Gut. Ja, aber es ist eh halt dann auch wieder eine Arbeit, die man abgehen muss. Mhm. Ist natürlich absurd, so eine Rauminstallation mit einem Aufnahmegerät aufzunehmen und dann über zwei PC-Lautsprecher wieder anzuhören oder jetzt halt übers Radio. Aber gut, ich meine, man hat sich schon so dran gewöhnt, kannst auch sagen, was weiß ich, das ist ja eine Frage, die ich, als ich anfing mit den Sendungen, auch oft gestellt habe, wenn du dann eine Aufnahme von einem Konzert, von einer Improvisation oder von anderen Konzerten hörst, die Raumakustik hast du zwar irgendwie drin in der Aufnahme, aber nicht so und du hörst meistens irgendwie so ein irgendwas davon, aber es hat mit dem tatsächlich Gehörten nicht unbedingt was zu tun. Ja. Also so das Problem des Transports von einem Medium ins andere, das hast du immer. Ne? Ja, ja, klar. Wir sprechen jetzt ja auch ständig auch mit über Fotografie, also mit Fotografie, jedem Bereich. Klar, ja. Oder ein abfotografiertes Bild, ja, was hat das mit dem eigentlichen Bild zu tun? Ne? Mhm. Wenn du davor stehst, noch ein ganz anderes Erlebnis. Gut, darunter ist die Klatscharbeiten wahrscheinlich, ne? Das ist das Klatschen abgehängt an die konkreten Mixer. Ach, das kann ich noch einmal kurz, vielleicht ist das abspielbar. Musik für die Nachbarn. Genau. Da habe ich auch zweimal zeigen können, die Arbeit. Auch zum ersten Mal durch Einladung von der Galerie Kai Erdmann, aber ich spiele das erstmal. Ja, lass uns auch mal. Muss man das Bild auch nochmal erklären, was sieht man da? Nämlich Lautsprecher, die an die Wand gerichtet, an die Wand positioniert wurden und ein Plattenspieler, der Illegal Loops abspielt. Das ist eine Schallplatte oder es gibt mehrere Schallplatten mit Endlosrillen. Also es ist nicht wie eine typische Schallplatte, dass sie nur eine Rille hat, die dann irgendwann ausläuft, sondern dort ist jede Umrundung eine Rille und ein Loop, der sich immer wiederholt. Und die Schallplatte ist gemacht für DJs, die dann Übergänge damit mixen zwischen zwei Tracks. Und ich wurde eingeladen von der Galerie Kai Erdmann eine Installation zu machen und das war halt kein White Cube, sondern war halt eingerichtet wie eine Wohnung mit Sofas und nebenan waren halt auch Wohnungen. Und dann habe ich diese Arbeit dort gezeigt mit Musik für Nachbarn. Halt eine Arbeit, die dann halt wahrscheinlich bei den Nachbarn lauter zu vernehmen ist, als letztendlich dort, wo sie gezeigt wird, nämlich in diesem Galerieraum. Genau. Aber die haben nicht darauf reagiert, die Nachbarn? Die haben nicht darauf reagiert, nee. Aber ich habe eine möglichst nervigen Loop halt gesucht, halt mit diesen Schallplatten auch. Und also die Lautsprecher haben alle denselben Loop abgespielt? Genau, ja. Okay, ich dachte erst so ein bisschen krachige Samba oder so, Salsa-Musik. Ja, vier, fünf. Straße aufgenommen. Ja, nee, man kann sich das schon 4-5 Minuten anhören, aber dann irgendwann nach einer Stunde. Naja, gut, es gibt manchmal so Partys draußen, wo man sich dann irgendwie arrangieren muss, weil man jetzt nicht unbedingt die Polizei holen will, das ist ja auch irgendwie uncool, aber so ein Erlebnis, das ich öfters habe. Ja, aber das sehe ich dann auch so ein Stück weit als visuell halt starke Arbeit, wo es gar nicht so recht um den Klang geht, sondern eher um den Witz halt auch und um das Bild mit diesen Lautsprechern, die gegen die Wand gerichtet sind. So ein bisschen ad absurdum auch. Ja. Naja, aber eigentlich die Lautsprecher, oder war das eine extra präparierte Wand, dass sie das mehr verstärkt, oder war das die Originalwand? Das war die Originalwand. Ach so, okay. Ja. Weil die Lautsprecher sind ja nach hinten hin offen, also es sind ja so die Chassis oder so von dem Lautsprecher, sodass es in beide Richtungen ungefähr gleich laufen. Genau, die sind auch nicht verbaut in eine Box, stimmt. Ne? Nach hinten geben die halt genauso viel ab oder fast so viel wie nach vorne hin. Ja. Ja, vielleicht hören wir noch einen Rauschen. Ja, gern. Ich kann ja schon ankündigen, jetzt ist ja, wir haben nur noch 5 Minuten, dass ich eine Nachtschleife gemacht habe mit allen Aufnahmen, die du mir gegeben hast und die inklusive der Alben, die auf Bandcamp erschienen sind. Alles ist ja nachzulesen und nachzuhören über deine Webseite heiko-wommelsdorf.de oder über die Webseite der Klingding-Sendung. Und jetzt hören wir aber nochmal ein Rauschen und nicht das erste, das so still anfängt. Ne, das sind die Spieluhren. Kleinen Moment. Ich gebe mal 6-6. das Rauschen begleitet uns noch ein bisschen. Wir sind jetzt in der Zeit am Ende angekommen. Die Klingding-Sendung heute mit Heiko Wermelsdorf. Vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist und so umfangreich Auskunft gegeben hast über das, was du machst. Vielen Dank. Nochmal deine Webseite heiko-wermelsdorf-zusammengeschrieben.de. Die Sendung wird auch noch als Podcast ins Netz gestellt. Das dauert so 2-3 Tage. Und die nächste Sendung, weiß ich nicht, ist der dritte Freitag im Oktober, wieder von 22 bis 0 Uhr. Die Webseite der Sendung ist www.hierunddaa.com/Kategorie Radio. So genau weiß ich jetzt nicht, aber... Doch, ja, / Radio oder www.hierunddaa.de und da ist dann ein Menüpunkt Klingding. Und ja, jetzt gibt es die Nachtschleife, die ich vorbereitet habe mit Musik und Klängen von den Installationen von Heiko Wermelsdorf. Und lasst euch überraschen, die geht 2 Stunden 13 Minuten mit allen Aufnahmen, die wir heute hier gehört haben, alle in Originallänge und wechseln sich ab und das geht dann so weiter bei FSK. FSK hat momentan Bedarf an Geld, klar, ist ein selbstorganisiertes Lokalradio ohne kommerzielle Absichten und auch keine kommerzielle Tendenz. Es gibt Fördermitgliedschaften und es gibt die Möglichkeit zu spenden. Schaut auf die Webseite von FSK, fsk-hh.org. Und wenn möglich, spendet oder wartet Fördermitglied. Es fällt einiges an Geld an, auch aufgrund der Tatsache, dass es diese DAB-Sendemöglichkeit gibt, die leider nicht mitfinanziert wird von der Landesmedienanstalt. Es gibt gerade so einen ganz interessanten Artikel, wo das nochmal ein bisschen ausführlich erklärt wird auf der Taz Nord. Da kann das alles nachgelesen werden. Und ja, ich wünsche weiterhin angeregtes Hören und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank nochmal an Heiko Wermelsdorf und tschüss.